10. Fest. A festa. Theater. O teatro. Jogging. O jogging. Friseur. O cabeleireiro. Besuchen, besichtigen. Visitar. Spielen, beim Sport. Jogar. Einen Spaziergang oder Ausflug machen. Dar passeio. 11. Picknick. O piquenique. Idee. A ideia.